wenn man etwas wiederfinden will im Internet, setzt man sich einen Bookmark. So, und das gibt es mittlerweile schon nach einer ganzen Weile, dass man diese Bookmarks öffentlich setzen kann. Dafür gibt es so Seiten, die diese Bookmarks verwalten. Und Delicious ist eins der renommiertesten oder eins der ersten großen Netzwerke, wo man einfach öffentlich Bookmarks verwalten kann. Und dazu kann man sich zum Beispiel in Firefox ein Plugin installieren. Dann hat man ein extra, also ein Zusatzmodul. Doch, das schafft man. Man muss es aber auch nicht. Man kann einfach einen Link speichern. Und wenn man auf einer Seite ist, die einem interessant erscheint, die auch für irgendeinen Kontext einfach öffentlich zu markieren, dann klickt man auf den Button, erscheint ein neues Fenster, dann kann man die Seite kommentieren, muss man aber nicht. Man kann sie mit Text versehen, also einfach mit Stichworten versehen. Und man kann sie auch anderen weiterempfehlen. So, und wenn man und dann läuft das technisch so weiter, dass wir das automatisch halt dann sehen und sichten können. Und es wird dann auch bei uns auf der Website automatisch eingefügt als Link und so. Genau, das, was ihr, wenn ihr keinform.de so anguckt, auf der rechten Seite seht, das entsteht durch diese Automatismen. Was also, meinst du gerade mit Vorurteilskriterien? Nee, wir nennen das Vorurteilssystem. Nee, das noch nicht, das ist sozusagen die Frühform eines Vorurteilssystems. Ja, das sind die ersten Schritte zu. Also sozusagen, dass die Vorurteile von uns allen, nämlich darüber, was wir interessant finden, für uns auch wertvoll sind. Dass Vorurteile nicht immer nur was Schlechtes sind. Deswegen heißt das so. Weil wir alle unsere Filter haben, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Und darunter gehört halt eben auch sowas wie, das könnte für die Keimform-Leute interessant sein. Ja, und darüber hinaus gibt es eben auch den Blog selbst, keimform.de. Und das ist, glaube ich, für alle, die sich weiter am Thema interessiert sind, da auch weiter sehen wollen, was passiert. Erstens mal eine gute Informationsquelle, weil wir werden... Stefan hat da ja jetzt schon alles dokumentiert und wir werden da sicher auch, wenn es neue Entwicklungen geht, die in diese Richtung gehen, alles, was wir hier besprochen haben, werden die immer auch bei keimform.de erscheinen. Also erstens ist es, glaube ich, für alle, die es interessiert, eine gute Informationsquelle. Zweitens sind wir aber auch von der Grundidee her ein offener Blog. Also momentan ist es so, dass hauptsächlich Stefan und Benny schreiben. Und ab und zu schreiben mal Thomas und ich. Weil grundsätzlich freuen wir uns auch immer Beiträge von anderen Leuten. Da gab es bislang leider noch wenig, aber wenn sonst hier jemand mal was schreiben würde, was zu den Themen passt, die wir hier diskutiert haben oder zu den Themen, die auf Keimform diskutiert werden, könnt ihr gerne schreiben und an einem von uns eine Mail schreiben oder so. Oder wir sagen euch dann, wie das geht. Und auf jeden Fall, also auch für andere Leute, die was loswerden wollen, was in die Richtung geht, immer gedacht. Was ist mit dem Economy-Wiki? Also was passiert damit? Das ist halt womit? Economy-Wiki, also ich denke, das ist die Economy-Wiki war so ein bisschen um mein Buch rum. Also da kann man, wenn man was konkret in die Richtung hat, was machen, aber grundsätzlich, also denke ich jetzt für dieses Upset, da wir jetzt ein neues Wiki geben, was halt man alles einiges machen kann, Commons-Netzwerk, dafür vielleicht auch andere, dann vielleicht eher da reingeht, konkrete Sachen geht, aber. Wir können das durchaus auch so machen, wer wirklich technische Unterstützung braucht. Ja. Es gibt genug Leute, die es können und die können auch helfen. Und dann kann man es per Telefon machen oder per E-Mail schreiben, ich brauche Hilfe, ich kriege das Ding nicht installiert oder was auch immer. Oder ich verstehe es nicht oder so. Keiner von uns ist im Vorhinein genervt. Also alle artikulieren. Das geht dann aber nicht schnell. Also ihr könnt davon ausgehen, dass von uns vier... wir erst dann genervt sind, wenn wir sagen. Wir können ja auch noch Werbung für den Commons-Blog machen. Es gibt auch einen Commons-Blog, wer wissen will, was Commons sind. Ja, den Link findet ihr bei keimform.de. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Was ist unser Partner-Blog? Schade, dass Rette sich für Kann nicht bekommen hat. Die ist in Florida. Sag ich ja. Das ist mir schon wieder zu professionell. Da hat man so. Muss ich da mal wieder abnehmen? Oh, Fuß gehabt. Mit dem Fuß gegen die Tafel gerannt. Warum? Ja, das ist so eine. Eigentlich ist so ESO-mäßig. Das nervt mich immer mehr. Oh, bei mir ist es ziemlich kompatibel. Bei mir ist es ziemlich kompatibel. Die Inhalte finde ich okay. Nee, die Art, wie der Blog gestaltet, wie strukturiert ist. Und hier, du kannst dies machen und jenes machen. Und alles geht um die Vermarktung des Blogs. Siehst du, dass sie aus Amiland kommt? Ja, wahrscheinlich. Wir sprechen alles öffentlich. Da müssen wir alles rausschneiden. Ich finde ihre Kommentarregime sehr restriktiv. Und ich bin da schon mehrfach angeeckt, dass sie Sachen nicht veröffentlicht hat und so, also und moderiert hat und gekürzt hat und so. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich sie bei mir auch aus dem Blog wohl rausgenommen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann noch nicht mehr mit diesen Delicious-Sachen umgehen. Ich kann ja auch keinen Blogreader installieren. Aber das können wir Filme drehen oder irgendwas machen, dass man das. Das mal irgendwie lernen. Dass man das, ich gucke wirklich jeder Blog, wer mich interessiert, da gucke ich eben immer periodisch mal drauf. Ansonsten könnte man jetzt vielleicht noch eine kleine Feedback-Runde machen. Also genau. Wer was. Feedreader ist echt ein Muss. Wer was loswerden möchte für den Wochenende. Ganz einfach. Hast du euren Erwartungen entsprochen? War es anders? War es gut? Naja, was wenn man was genug waren wir gut? Was war schlecht? Wenn man genug abonniert hat, dann hilft es einem auch nicht mehr weiter. Oder Ideen, was man hier anschließend machen könnte, dass mal, wer Lust hat, einfach sagt, was er über das Wochenende denkt und ja, was hier so war. Diese Seite noch. Also ich fand die Leute hier sehr, sehr prima, das hätte ich jetzt ein bisschen anders erwartet. Ich fand, was ich ärgerlich fand, ist, dass die Zeitschlamperei ein bisschen leichter. Was ich ärgerlich fand, war die Zeitschlamperei. Vielleicht war ich da ein bisschen verwöhnt von dem letzten Wochenende, wo ich hier war mit Stefan Weretz und grundlegende Psychologie, weil da war das alles sehr super. Was die Inhalte betrifft, also ich fand eigentlich die Fragenliste extrem interessant, weil da waren für mich die ganzen Knackpunkte drin, die ist leider überhaupt nicht mehr zur Sprache gekommen. Und insofern muss ich sagen, gehe ich mit noch mehr Fragezeichen und noch mehr Zweifel, als ich hergekommen bin. Und ich muss auch sagen, dass die Sachen, die du jetzt gestern Abend und heute vorgestellt hast, da ich nicht so richtig gesehen habe, wie die im Zusammenhang zu dem stehen, was im Buch steht. Also ich meine, die teile ich ja auch alles mit uns irgendwie, ja. Da ist ja vieles nicht besonders neu dran. Das ist mal schön zusammengefasst, aber also insofern ist das Wochenende für mich sehr ambivalent. Ich finde es gut, dass du da irgendwie quasi die Initiative ergriffen hast, das mal aufzugreifen, aber ich denke, die vielen analytischen Schwächen, die im Buch sind, die muss man einfach mal herausarbeiten und sich das nochmal auf ein paar tieferen analytischen Ebenen anzusetzen. Aber gut. Also, das Wort in dir hat eigentlich für mich nur bestätigt, dass es sehr dringend nötig ist. Ja, okay, so. Also, unheimlich interessant, vor allen Dingen, weil ich Vortrag und Diskussion als eine gute Ergänzung zum Buch empfand. Denn das Buch alleine, ja, okay. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass Fragen offen geblieben sind, nicht schlecht, sondern wichtig als Ansatz für weitere Diskussionen. Die sehe ich also gar nicht mal unbedingt auf der technischen Ebene oder auf der Ebene der Spielregeln, sondern auf der Ebene der gesellschaftlichen, menschlichen Voraussetzungen, was gestern ja auch diskutiert wurde. Inwiefern ist diese Gesellschaft eben so, dass Menschen einen Charakter zutage bringen, der eben mit dem, was wir hier wollen, nicht vereinbar ist. Inwiefern muss ein Menschenbild zugrunde gelegt werden? Inwiefern müssen wir erstmal über gesellschaftliche Strukturen reden, ehe dann die Spielregeln kommen? Und dann könnten für meine Begriffe diese Übergangsdinge, was ist da für heute realisierbar, wenn in der Keimform erst sauber diskutiert werden. Also ich finde es wirklich am interessantesten, die Themen sozusagen rausgeholt zu haben oder gesehen zu haben, wo wir weiterarbeiten. Also ich fand das ganz interessant, einen Einblick zu kriegen in das, in diese Idee, in diese Vorstellung, wie man das umsetzen kann. Ich habe das Buch vorher nicht gelesen und für mich haben sich im Laufe von deinem Vortrag eigentlich ziemlich viele Fragen geklärt. Und mit der Diskussion fand ich es halt ein bisschen schade, weil ich den Eindruck hatte, dass manchmal an den Begrifflichkeiten sozusagen aneinander vorbeigeredet wird. Also dass die Leute unter den Begriffen unterschiedliche Sachen verstanden haben und sich deswegen nicht in der Diskussion nicht immer getroffen haben. Aber ansonsten finde ich das Konzept gut und ich denke, es lässt sich vielleicht auch umsetzen. Und ich fand es jetzt mal ganz interessant zu sehen heute, was es vielleicht schon gibt ansatzweise oder was schon gemacht wird, was schon da ist, weil ich das noch nicht so wusste. Und ansonsten schließe ich mich beinahe an, weil ich das auch gerne noch sozusagen in einen umfassenderen Kontext eingebettet haben würde. Also manchmal war für mich nicht ganz klar, betrifft das jetzt nur die wirtschaftliche Seite oder eigentlich hängt es ja mit der Gesellschaft zusammen. Und diese, ja, wie schwer zu beschreiben, aber quasi das Ganze noch ein bisschen umfassender sozusagen einzubetten, kann ich nicht besser erklären. Ja. Ich hatte eigentlich bis gestern oder bis heute früh dasselbe gesagt wie der Rainer, was also auch so Einbettungsgeschichten betrifft, Anthropologie, Psychologie, Menschenbild, Gesellschaftstheorie. Ich war dann eigentlich relativ erstaunt, weil das, was heute früh kam, ist eigentlich für mich das Wesentliche, was ich jetzt mit nach Hause nehme. Es ist tatsächlich auch so, dass es mir auch so ging wie dem Stefan, es ist ja alles irgendwie nichts Neues, wenn man sich mal beschäftigt hat, wie das mit der freien Software ist und wenn man schon mal darüber nachgedacht hat, über die Gesellschaft, das steht so ungefähr in unseren Texten oder Zukunftswerkstatt ja auch schon drin. Ich habe allerdings heute gefunden, auch mit dem, was ich mich dann mit Thomas unterhalten habe, wirklich einen konkreten Anknüpfungspunkt, wo es uns nicht in Jena, auch nicht nur in Theorie gehen wird in Zukunft, sondern wir haben hier einen Umsonstladen. Und dieser Umsonstladen leidet genau unter dem Problem, dass er so als Sozialhilfeersatz interpretiert wird. Und wir versuchen mit Zähnen und Klauen uns gegen diese Art Praxisinterpretation zu wehren. Und wir selbst haben ja da deshalb seit einem Vierteljahr auch schon angefangen, diese Thematik der Commons inhaltlich zu übernehmen, um daraus eine andere Orientierung für diese Praxis zu entwickeln. Und dazu sind die Punkte von heute früh interessant. Also, obwohl ich ja sonst überhaupt nicht für Verregelungen bin und Regeln zu diskutieren, und sie kommen ja auch nicht aus dem Abstrakten, aber ich denke mal, wenn man... Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in Jena 50 auf dem, was du heute früh erzählt hast, aufbauend mit auch bildungsmäßig arbeiten werden, es in unserer Praxis reflektieren, darüber arbeiten und die Praxis dann wieder reflektieren und auch mit diesen Inhalten bildungsmäßig, vortragsmäßig im Thüringer Raum weiterarbeiten werden. Also das war für mich das Überraschende, dass ich das erstmal gar nicht erwartet hatte und während ich so saß heute früh, sich das immer mehr strukturiert hat und ich jetzt mit dem Vorhaben nach Hause fahre, darüber nachzudenken, wie man das konkret macht. Ich bin also sehr dankbar dafür. Ansonsten hatte ich das ganze Zeit das Problem, ich bin vorhin gefragt worden, warum ich noch nichts gesagt habe. Ich kann eben normal, grundsätzlich in diesen Großgruppen setze ich mich nicht durch und habe keine Lust danach bei solchen Rednerlisten zu überlegen, was ich da jetzt sage. Mir hat also Diskussion in Kleingruppen gefehlt, die eben nur in Pausen war. Auf der anderen Seite, gerade angesichts dessen, was ich eben gesagt habe, wenn wir vielleicht dann das inhaltlich reduziert hätten und nur über das gestrige Thema Zeit gehabt hätten und gesagt hätten, wir arbeiten heute nur in kleinen Gruppen, was eigentlich methodisch meine Präferenz gewesen wäre, dann hätte ich aber diese neue Information nicht bekommen. Also bin ich im Nachhinein dann doch ganz froh, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Und ich habe dann auch immer noch den Standpunkt, die kleinen Gruppendiskussionen, man sieht sich doch immer mal wieder, man muss es sich dann halt organisieren. Wir in Jena machen es sowieso und alle anderen, da ist es schön, dass wir jetzt die Adressen haben, da müssen wir halt, da müssen wir ja auch nicht warten, dass es jemand für uns organisiert, sondern selbst Gelegenheiten wieder schaffen, um das fortzusetzen. Und da bin ich sehr froh über das Wochenende. Ich schließe mal an, weil das ganz gut passt. Also ich fand das Wochenende ungewöhnlich produktiv, eben was so die Diskussionen anging, in der großen Gruppe und auch in den kleinen Gruppen, in den Pausen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich mich eben selber so intensiv damit auseinandersetze und ja eben genau damit solche praktischen Ansätze wie nicht zuletzt umsonst laden und eben abstrakteren Überlegungen zu alternativer Ökonomie zusammenzudenken sozusagen. Und da fand ich das ja sehr hilfreich für mich hier nochmal. Das Setting ist natürlich super, sowieso. Und die Gruppe fand ich auch sehr nett. Nicht sagen überraschend nett. Also zum Gesprächsverhalten habe ich am Anfang viele Sachen gemacht. Ich denke, da muss man eben wirklich schon auch viel aufpassen, auch gerade in so einer großen Gruppe. Ich fand es jetzt gut, dass man kommen und gehen kann, damit eben alle, die irgendwie überhaupt kommen und kommen können, auch kommen können. Aber ich denke, man hätte vielleicht ein bisschen mehr damit umgehen müssen. Also ich glaube, viele Leute haben eben den Anfang verpasst und sind dann gar nicht mehr so reingekommen. Umgekehrt sind andere Leute viel später gekommen und haben es dann eben ihre Schwerpunkte eher gesetzt und dann konnte man nicht mehr so gut auf der Diskussion aufbauen, die man hatte. Das fand ich ein Problem. So, also damit ein bisschen organisierter umgehen noch das nächste Mal, das würde ich mir wünschen. Ja, Irgendwie hat mir auch das gefehlt, was die Vorrednerin gerade gesagt hat, so in kleinen Gruppen, wobei sich das teilweise auch selbst organisiert hat in den Pausen. Das war wieder schön. Aber dann hat man andere Dinge nicht mehr mitgekriegt, die in anderen Bereichen diskutiert worden sind. Dann, mir persönlich fehlt leider noch so ein bisschen der praktische Bezug dazu, während andere durch die freie Software sicherlich schon andere Erfahrungen haben oder durch halt umsonst leben. Und da wäre es vielleicht mal interessant, wo man sich hier in der Umgebung einbringen kann. Wenn du da Informationen hast, irgendwie wäre ich dir sehr dankbar, oder hier, beziehungsweise Essen oder Umgebung. Und das ist dann auch so ein Bereich, wo bekommt man die Informationen, was überhaupt in der eigenen Umgebung stattfindet. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ansonsten die Umgebung, Location und die Leute her nicht überraschen, sondern gewohnt, wirklich nett und toll. Ja, ich fand als einer, der jetzt erst heute dazu gekommen ist, mir das erstmal alles angehört hat, das sehr interessant. Auch zu sehen, wie ihr mit dem ganzen Thema umgeht. Und nehmen das jetzt erstmal so mit. Ja, also ich finde es eigentlich irgendwie so bemerkenswert, dass die Anzahl an Informatikern so ziemlich hoch ist. Und da von daher auch so diese ganze Technik gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Hat das eine Befürchtung? Nein, das ist einfach nur, was mir so jetzt aufgefallen ist. Ich bin ja selber so einer, aber deshalb wird es auch auffällig, ja, dass es dann auch eben auf die anderen natürlich sich auswirkt. Ja, nicht gesagt worden, was schon gesagt worden ist. Also was mich interessiert hätte, wäre tatsächlich diese Frageliste, die jetzt immer ein bisschen auseinandergesetzt hätte. Die stehen jetzt so ein bisschen auf dem Baum. Aber ansonsten kann ich nicht meinen Vorrednern noch anschließen. Voll und ganz, bisher gibt es noch keine Rechnung. Ja, vielleicht ich im Anschluss daran. Also wir hatten eigentlich auch vor, diese Frageliste in ein Wiki zu stellen und da dann gemeinsam Antworten zu suchen und neue Fragen und so. Also in Gestalt einer FAQ sozusagen zum Thema. Wahrscheinlich dann im Peer Economy Wiki, oder? Das wäre was da reinpasst. Also da ist auch jeder eingeladen, daran dann weiter mitzuarbeiten. Ansonsten zum Feedback fand ich es sehr inspirierend. Ich fand auch das Zeitmanagement okay. Also es gab genügend Gelegenheiten, sich auszutauschen in Kleingruppen und so. Das war halt nicht vorgegeben, sondern hat sich ergeben. Ja, und ja, es gibt so zwei, drei Punkte, wo ich jetzt was ich habe, so, was ich mitnehme und dann weiter bearbeiten will. Also das ist genau das, was man sich erhofft eigentlich. Ja, Christian, ich war vom Anfang und Ende deines Buches immer schon begeistert und habe auch deinen Vortrag damals in Berlin so toll gefunden, aber was ich wieder gemerkt habe, dass der mittlere Teil hat mich unheimlich angestrengt und gelangweilt. Und das war jetzt hier wieder ganz genauso. Also ich finde, also die Prinzipien sind klasse, du hast die toll dargestellt und deine nüchterne und klare Art, die finde ich klasse, ja, so sorgfältig, wie du das machst. Aber dieser mittlere Teil, wie das jetzt aussieht, das ist einerseits für mich völlig unanschaulich für mich. Ich habe es tatsächlich nicht begriffen nach 3 Wochen Lesen und ich wollte dazu konkret was sagen. Ich wollte natürlich nicht einfach die logische Konstruktion übernehmen, die habe ich verstanden. Aber was es jetzt genau heißt und dann heute Morgen beim Frühstück habe ich gefragt, wie ist das denn jetzt? Wenn ich eine Flasche Bier jetzt haben will, steht da an der Flasche dann ein Preis dran oder steht keiner dran? Okay, steht einer dran. Wie ist das, wenn ich jetzt eine Arbeit, also einen Aufwand übernehmen will, steht da auch ein Preis dran? Na, irgendwie steht da 0,5 und das war gleich nicht klar. Aber wenn ich mir doch eine Flasche Bier haben will, dann steht eben eine Zahl dran, dann muss die Zahl da wieder aufhören. Also, es ist einerseits anschaulich wichtig und zweitens aber auch nicht die wesentlichen Sachen klar. Wie weit ist das jetzt Ware, wie weit ist das noch wert, wie weit ist das Preis, das spricht ja selber auch von Kosten und Preis. Ist es das wirklich? Also ich wollte jetzt nicht gegen Theorie sprechen, sondern sagen, einerseits anschaulich für mich und zweitens die Grundlagen nicht wirklich ja, diskutiert, also wo es irgendwie Spaß dran gab. Deswegen konnte ich es nicht vergleichen mit Tauschen, was ich gerne gemacht habe. Ich habe einfach den Ansatzpunkt sozusagen von außen nicht verstanden. Okay, aber sonst fand es natürlich wieder super schön, dass ihr hier wart und dass es wieder mal so selbst lief. Das finde ich ja immer klasse. Ich meine, nicht ganz. Ja. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der Unterbringung. Vielleicht können wir das nächste Mal ein bisschen besser machen, wenn man wirklich vorher das klärt, weil ich sonst immer so viel rumlaufen gucke, ob der hier schon was hat. Aber sonst fand ich es natürlich als Treffen hier total klasse. Danke dir auch. Das kümmern. Ja, auf jeden Fall. Das ja, ich will nur sagen, ich bin dabei aber ziemlich unerfindlich. Das ist das Schlimme. Also vielleicht kann das jetzt nächstes Mal jemand anders. Ja, das ist ja vor allen Dingen auch Bogusha, die darf man dabei nicht vergessen. Die hat unheimlich viel gemacht in der Vorbereitung. Klaus natürlich. Und Klaus. Kommt immer etwas zu kurz. Das ist Ding ja, wenn ich das hier machen würde, wird es total unerfindlich. Wir lassen euch die Flasche Sekt da dafür, die wir noch mit haben. Schöne Rotkäppchen. Macht euch einen schönen Abend. Stoßen wir drauf an. Zwei Leute. Also ich fand nett, dass ich nette Leute getroffen habe, aber so inhaltlich hat mir das nicht gemacht. So was Kinderverletzung. Ich, ach so, muss man das verstehen. Ja. Gut, dass ihr das halt ja. Ja, ich glaube, ich bin auch begierig, auch wie nach so einem Gefühl, dass irgendwas losgeht. Und das habe ich einfach nicht. Aber mal schauen. Also da kann ich mich gleich anschließen. Ich habe das. Also das finde ich eigentlich auch das Beste an diesem Wochenende sozusagen. Ich habe lange nicht mehr so oft das Wort Commons von anderen Leuten gehört. Von anderen Leuten gehört. Das ist ein einseitiges Kriterium. Genau, ich hatte oft. Aber trotzdem, ich meine, ich habe oft im letzten Jahr, als ich damit angefangen habe in Deutschland, also oft gehört, wie macht das jetzt nur du? So dieses Gefühl, wer diskutiert denn das überhaupt? Ne? Und einfach, ich meine, mir war sowieso klar, dass es viele Leute diskutieren und das vielleicht nur anders nennen. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen wir verfahren das als Paradigma hoch. Wir setzen das sozusagen in die Welt. Und dann ist es da, fertig. Und das finde ich also ein schönes Gefühl. Und das Zeitmanagement im Sinne von später anfangen, dauert alles ein bisschen länger und so, das entspricht eher meinem Naturell. Ich finde diese deutsche Pünktlichkeit eine Zumutung. Ja, und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, was da an Input kam. Das war... Also diese Ansage, wir machen hier mal so Open Space und dann wird deutlich, da wird ein Kaninchen nach dem anderen aus dem Hut gezogen. Also das fand ich sehr überraschend. Ja, also am Anfang hätte ich gedacht, naja, vielleicht kann man methodisch noch was anders machen. Und als ich dann kapiert habe, dass ihr eigentlich alles schon fertig habt und das Programm jetzt auch durchziehen wollt, dann habe ich gedacht, na, hörst du mal zu, lässt du mal machen. Und ich fand das Ergebnis super. Also, weil ich, für mich war eben vieles neu, also was nicht Buch ist und nicht Konzept ist und alles, was sehr praktisch jetzt angedacht wird, war vieles neu. Und ich fand diesen letzten Satz sehr inspirierend, den du sozusagen von Moglen kreativ transformiert hast. Also ich glaube, da ist was dran. Lass uns mal sozusagen eine Infrastruktur und ein neues Set aufbauen und die Praxis kommt dann. Aber zu sagen... Gleichzeitig ist ja auch richtig, dass viele sagen, das gibt es nämlich überall schon. Also so wie ich auch sage, natürlich reden alle Leute über Commons, sie nennen es halt nur anders oder so. Ja, weil alle eine Beziehung zu Commons haben, also zu natürlichen, sozialen und digitalen, kulturellen und so weiter. Und dass es hier so eine digital-kulturelle Schlagseite gibt, informationelle, na ja. Also das habe ich ja gewusst, bevor ich hierher gefahren bin. Noch mal eben eine Zwischenbemerkung. Also mit meinem Buch will ich ja genau das, also sozusagen das Theoretische und Praktische verbinden und aber auch zeigen, was gibt es alles und was kann man als Idee übernehmen und wo kann man sich einklinken sozusagen. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, also ich bin für alle Anregungen, sonst was, dankbar. Darf ich dann jetzt auch noch Werbung machen? Ich habe gerade... Ja, nee, also... Nee, das ist im Grunde keine Werbung, aber ich mache halt gerade eine Monographie zu diesem Thema mit sehr vielen internationalen Beiträgen, wo man auch eben konzeptionell theoretischen Teil hat, was sind eigentlich Commons, worüber reden wir da und dann auch ganz viele Beispiele aus aller Welt, aber auch eben aus Deutschland, ja, aus allen Bereichen, aus allen Lebensbereichen. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Also jetzt gibt das Spanische, ist jetzt fertig und jetzt kommt alles auf Deutsch. Welche Lizenz? Eine freie Lizenz. Ja, also ich habe es sehr gut. Ich habe ja, glaube ich, deutlich genug veräußert, aus welcher Ecke ich das gebracht habe. Ja, und ich denke, es wäre vielleicht einfach interessant zu sehen, wie entwickelt sich das weiter. Ich bin etwas skeptisch, da habe ich ja schon geäußert, wenn man also den psychosozialen, emotionalen Blick nicht genügend drin hat. Ich glaube nicht, dass das alles Selbstläufer sind, aber das kann man einfach abwarten. Ich hoffe ja, dass das nicht die letzte Veranstaltung in diesem Sinne ist. Das kann man ja bei der nächsten sehen, vielleicht wie weit oder was tut sich da. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja, wenn es überhaupt was hinzuzufügen gibt, dann fand es halt spannend, dass die meisten, also das ist glaube ich eine homogene Gruppe für mich irgendwie und dass es da ziemlich geklappt hat. Also in der Kommunikation auch, dass es keine Grabenkämpfe stattgefunden haben. So wie es normalerweise geändert war, das ist mein erster Workshop, aber aus irgendwelchen kleinen zusammen, also bei Marxisten, also da habe ich halt in der hellen Bank in Berlin halt oft schlechte Erfahrungen gemacht. Da wurde mit Marx-Zitaten irgendwie hinterhergeworfen. Gab hier halt auch am Anfang so einen Tauschbegriff, aber das hat sich dann schnell wieder gelegt und das fand ich eigentlich ganz nett. Und ansonsten finde ich es auch wie Uli, dass mir auch die Anschaulichkeit manchmal gefehlt hat, dass man vielleicht ein Projekt so rausgreift irgendwie und dann wirklich komplett durchspielt, wie das funktionieren könnte, also theoretisch als Gedankenspielen, wie es dann Schritt für Schritt sowas funktionieren könnte. Also ein ganz kleines Projekt, keine Ahnung, Tomaten anpflanzen, weiß ich. Also in so einer Peer-Economy. Eine Simulation müsste man schon machen. Tomatensimulation? Nein. Mach mal einen Kleingartenverein. Ist das schon? Ja, ist das schon. Auch ähnlich. Ich weiß nicht, was das ist. Wohin mit der Skyhunter-Bewegung mich eigentlich so auskenne und deswegen auch... dort natürlich für die Leute, die so Erfahrung sammeln bleiben wollen. Sie auf dem Mailing-Stuhl so ein bisschen der Wunsch, das irgendwie an konkreteren Sachen irgendwie im alltäglichen Leben einfach mal durchzuspielen. Ansonsten, was ich ganz interessant fand, oder was mir eben auch nochmal klar geworden ist, dass einfach diese Peer-Ökonomie sich für viele Projekte, die bisher noch gar nicht so zusammenarbeiten, eigentlich eignet. Also, dass es halt einfach eine Gesellschaftsform ist, in der sowas wie, weiß ich nicht, so globale Dörfer, Regionalgeld, Tausch, umsonst eben, alle diese Sachen, Tauschringe natürlich nicht, alle haben natürlich auch ein bisschen andere Ansätze, aber trotzdem in so einer Gesellschaftsform besser verwirklichen ließe, als jetzt hier irgendwie im Kapitalismus und dass deswegen man auch gegenseitig von Projekten irgendwie profitieren kann. Deswegen denke ich auch, so ein Netzwerk einfach auch ja, wichtig sein kann, so eine Plattform, wo sich einfach Leute aus unterschiedlichen Bereichen auch treffen und man dort einfach Ideen auch austauschen kann und vielleicht auch über Probleme reden kann, die das jeweilige Projekt vielleicht hat. Und ja. Soll ich weitermachen? Ja. Also ich fand es menschlich total nett und total interessant auch, was für unterschiedliche Leute aufgekreuzt sind. Und ich fand es total interessant, dass jetzt ein Informatiker mit einer Informatiker-Sichtweise die gesellschaftlichen Probleme analysiert und eine Idee entwickelt, was für mich irgendwie nicht so sehr neu oder überraschend jetzt war. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich inhaltlich super viel mitgenommen hätte. Ich habe es einfach genossen, hier zu sein. Ja, also Peter, ja, wollt ihr was? Ja, ich kann ja auch wenig sagen. Ich war auch nur einen Tag hier und fand das, also wie ja schon seit Jahren, wenn ich hier gewesen bin, also das Setting und jetzt auch noch dieser wunderschöne Sommertag. Und dass Menschen da sind, dass es was zu essen und zu trinken gibt, das ist für mich persönlich auch immer wichtig, vor allem das Essen. Und das fand ich also ganz, ganz toll. Und auch so kommunikationsmäßig. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, die letzten beiden Tage nicht mitbekommen. Was mich schon so ein bisschen noch interessiert hätte, wenn ich denn da gewesen wäre. Ich war ja nicht da. Weil wir, also es gibt ja auch so Diskussionen über das Buch. Also Stefan Meretz hat mal gesagt, es ist ein Übergangskonzept. Das fand ich eine ganz gute Formulierung. Dann haben wir zum Beispiel bei uns bei Antenne Tux ansatzweise mal diskutiert und dann tauchte der Begriff auf, naja, das ist ja schon irgendwie wieder doch Markt so mit diesen Auktionen. Also da mal so ein bisschen näher zu diskutieren. Ansonsten, was jetzt so, stehe ich diesen Sachen interessiert, aber mit skeptischer, aber doch mit Sympathie gegenüber. Also für mich ist es so, dass der Kommunismus nicht auf der Tagesordnung steht. Also ich sehe vor allem gesellschaftlichen Zerfall und habe da eine sehr pessimistische Einschätzung. Und was es so in diesem Alternativspektrum gibt, Tauschringe oder sowas, das sehe ich auch nicht als Alternative zum Kapitalismus an, sondern als eine weniger effiziente Form, also Wiederkehr desgleichen. Aber ich wäre natürlich gespannt und will das eventuell auch teilnehmen. Muss man sehen, was da die Möglichkeiten sind. Weiter beobachten, was ich jetzt hier so tun will, ob sich da was tut. Das machst du erstmal dein eigenes Alternativprojekt. Das ist, das ist rein privat, also weil ich mich irgendwie ins Verhältnis setzen muss zu den Zwängen und weil ich so nicht mehr, also so möchte ich wirklich nicht leben alleine, ne? Also in der Form. Das ist eine ganz private, pragmatische Entscheidung. Wie unser ganzes Team, bin ich nicht so lange da gewesen heute, aber ich finde das Thema sehr interessant. Ich habe da ein Buch gelesen und ja, ich verfolge das Ganze auch. Bin sehr gespannt auf was für Strukturen sich bilden in der nächsten Zeit. Also ob das dann wirklich keimt jetzt, also um das Spiel auf Keimform. Genau. Stefan, Christian, ne? Ja, da hinten. Achso, Klaus, du wolltest Bruder? Fünf noch einiges. Ich hab immer das letzte. Ah, das ist gut. Das ist immer super anstrengend. Ja, also ich bin immer total voller Respekt und Bewunderung für Leute, die druckreif reden können irgendwie. Und also ich muss gestehen, dass ich phasenweise eben auch abgeschaltet habe, weil ich auch früher viel Theorie, glaube ich, gemacht habe und viele Sachen waren mir auch nicht ganz unbekannt. Wo ich abgeschaltet habe, ist eben diese Informatikgeschichte, so, die doch einen großen Raum eingenommen hat, was nicht meine Welt ist. Und ich schließe mich eben den jener Freunden an, die sagen eben, dass eben der Mensch relativ rudimär in dem Ganzen vorkommt. Ich finde es eben alles ein bisschen technokratisch, sag ich mal, vielleicht etwas böse. Es ist eben immer der Mensch, der letztendlich die Dinge in die Welt setzt und auch vollziehen muss, ja. Und wenn ich den außen vor lasse in großen Teilen, also wir müssen oder wer ist dieses Wir? Wir müssen, ja. Und also davon bin ich irgendwie weg, ne? Das ist nicht mehr mein Ding. Und dann bin ich so mittlerweile der Meinung, dass eben dieses Geldsystem ein totalitäres ist und ich nicht denke, dass die Lösung darin besteht, dass man also gegen das Geld arbeitet, sondern mit dem Geld gegen das Geld, dass das die intelligentere Lösung ist, glaube ich. Ja, also ich fand das, ja, ich fand es sehr schön. Ich fand das Essen sehr gut. Muss man doch auch mal sagen. Für die sich da die Mühe gemacht haben und das gemacht haben. Ja, den Rest fand ich eigentlich auch ganz schön. Also klar, ich hätte mir an einigen Punkten schon noch tiefere Diskussionen gewünscht, weil, gut, ich meine, ich kenne das Modell auch schon sehr gut und vielleicht kommen wir da ja auch noch dazu. Und also gerade solche Punkte, wie das es eben sehr technokratisch wirkt, das ist, glaube ich, eben mehr ein Problem der Darstellung. Also wenn man dann sozusagen, aber da könnte man vielleicht noch was machen. Also auch bei der Vorstellung könnte ich mir vorstellen, dass man wirklich mal ein konkretes Beispiel nimmt. Also solche Fragen, wie irgendjemand hatte das vorhin gesagt, wie läuft es denn konkret? Ich gehe in ein Geschäft, was passiert dann? Die habe ich zum Beispiel Christian schon ganz am Anfang gestellt. Das war für mich natürlich auch irgendwie erstmal so ein Alltagsproblem. Also sozusagen, das steckt natürlich alles drin, dass man nicht, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Bleistift will, bei einem Bleistiftherstellungsprojekt mitmachen muss, das ist irgendwie dann auch relativ schnell klar, weil es gibt einen Verteilungspool. So. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Das irgendwie sich vorstellen zu können, wo sind in der Praxis die Unterschiede? Also, dass man in der Praxis erstmal ein Konto hat, sozusagen, ist ja klar. Aber dann möchte man auch weiterdenken und verstehen, was kann man eben nicht. Also, man kann zum Beispiel nicht hergehen und irgendwie was verkaufen und dann das Geld aufs Konto einzahlen. Und das sind so Sachen, die man sich gerne vorstellen möchte, wie das praktische Leben anders läuft. Und ich glaube, dass für sehr viele Menschen, die weniger abstrakt denken, sozusagen ein Einstieg auf diesem über diese Ebene einfacher ist und dass man dann die abstrakten Prinzipien auch leichter nachvollziehen kann. Also das geht mir jedenfalls persönlich so. Wenn ich dann irgendwie vorstelle, plötzlich in der Praxis, was kann ich nicht? Also ich kann eben nichts verkaufen, aber ich kann das verkaufen. Das hatte ich zum Beispiel gestern schon halb wieder vergessen. Also man weiß das immer abstrakt, aber Natürlich. Aber konkret, zum Beispiel, als ich überlegt habe, was ist denn nun der Unterschied zwischen Weighted Hours und Geld, fiel mir gerade dieser Punkt erstmal nicht ein. Und das zum Beispiel ist etwas, was man vielleicht, also konkret, um es mal konkret zu machen, man könnte vielleicht mal ein Beispiel auf irgendeine Art vornehmen und durchrechnen. So. Zeigen wir es auf dem Schwarzmarkt. Hey, genau. Wenn jemand so lebt. Theaterstück. Nein, ich habe nee, ein Essay wirklich. Kinofilm. Jahr 2025 die Pierre. Ja, so wie The Right to Read. Jetzt wirst du lachen. The Right to Read ist super anschaulich. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Also das ist zwar noch nicht spruchreif, aber... Ich Das finde ich eine super Idee. Also so. Eine virtuelle Welt, wo man das spielen kann nach diesen Regeln. Ja, das könnt ihr dann machen. Nein. Ja, nicht virtuell, sondern vielleicht wirklich mal durch das Rollenspiel, wie das so läuft. Ja, wirklich mal auf so einem Wochenende. Als Ego-Shooter. Es gibt ja auch das Gummibärchen-Spiel, wo man Kapitalismus nachspielt. Und dann in so einer Situation das versuche nachzuspielen. Und ich denke, dann kommt man eben auch auf so Sachen, dass die Leute plötzlich anfangen, Schwarzmarkt zu bilden oder so. Also Sachen, auf die man so vielleicht gar nicht kommt, die sich dann entwickeln können. Vier Ökonomonopoli. Vier Poli. Hey, tolle Geschäftsideen werden hier geboren. World of Peercraft. World of Peercraft. Also ich fand das. Ich fand es insgesamt sehr, sehr schön. Ich fand es auch sehr. Also ich fand gut, dass es so eine diverse Gruppe gab. Das hat erstens viele Perspektiven eingebracht, auch Perspektiven, die ich noch nicht kannte. Dann eben auch kontroverse Diskussionen, was irgendwo natürlich auch gut war. Und ich finde es auch immer wieder interessant, eben auch so die Sachen der Darstellung, also vieles von den Problemen, also auch gerade erstens, was ist schwer zu verstehen, was halt auch gern missverständlich, das sind natürlich interessante Punkte für mich, das immer zu sehen. Gut war für mich auch, dass es mich mal dazu gebracht hat, jetzt irgendwie meine Ideen, die sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt haben seit dem Buch oder eben meine Überlegungen, ja, wie kann man denn jetzt konkret anfangen, hier mal auf Papier oder auf Folien zu bringen und darzustellen, und das hat sich natürlich auch teilweise als Ergebnis der Praktiken, teilweise als Ergebnis der Missverständnisse, beides weiterentwickelt, dass ich eben zum Beispiel für mich dieser Aspekt der Aufwandsaufteilung nie so wichtig war, wie ihn die Leute nehmen, und ich eben zum Beispiel denke, dass jetzt in dem Commons-Netzwerk, wo das überhaupt nicht vorkommt, wo ich eben denke, dass man das Bier tatsächlich per Flatrate kriegt, ohne irgendwas, also ohne, dass es da irgendwie berechnet wird. Und das ist teilweise immer schon so gedacht gewesen, war aber vielleicht im Buch nicht so klar rausgekommen. Teilweise hat es sich auch selber für mich erst als Ergebnis der Diskussionen, Praktiken und so weiter entwickelt, dass ich da denke, ja, man kann vielleicht noch radikal, also auch, weil unter anderem ich in meinem Buch eigentlich darauf verzichte, irgendwelche Annahmen über Menschen zu machen, Annahme, also soll halt das Modell, so wie ich es beschreibe, funktioniert auch, und das war auch die Idee, wenn irgendwie die Menschen alle eigentlich stinkfaul sind und zwar bestimmte passive Bedürfnisse haben, aber eigentlich nichts tun wollen, während was im Commons-Netzwerk jetzt am Ende diese Idee, da ist ja schon noch ein fundierteres Menschenbild, was aber auch Gründe dafür gibt, zugrunde, dass eben Menschen auch gerne von sich aus produktiv sind. Und dann braucht man eben gewisse Spielregeln, braucht man in gewissen Gebieten gar nicht mehr. Das heißt, dann kann das alles viel in manchen Gebieten viel spontaner laufen. Ich glaube auch, dass man diese Spielregeln, sowas wie Aufwandsaufteilung für bestimmte Gebiete noch braucht, aber dass sie eben immer so, das läuft dann alles so, das war von mir nicht intendiert, aber ich habe auch dazu gelernt, dass es vielleicht auch noch weniger tatsächlich notwendig ist, als ich es für das Buch dachte. Also diese Diskussion auch, die sich da ergeben haben, das war für mich auch sehr wichtig und auch auf dem Wochenende jetzt wieder. Ich fand es auch sehr schön von Uli, auch dass er das mit angeregt hat, dass er diesen tollen Ort zur Verfügung gestellt hat, also fand ich eine sehr gute Sache. Und das Wetter. Ja, Wetter, wir hatten Glück mit dem Wetter. Das hatten wir ja so gelegt, aber es sah dann schlecht aus, aber wir haben doch noch Glück gehabt. Ja, also du hast das schon veröffentlicht vor 14 Tagen, dass wir mit gutem Wetter rechnen. Und deswegen haben wir auch nichts anderes erwartet. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, ich auch mal was sagen? Nee, ich würde jetzt nicht wiederholen wollen, sondern vielleicht nach vorne gucken. Gibt es denn Interesse? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns in einem Jahr oder was ich nochmal wieder treffen? Und dann vielleicht aber das ein bisschen anders organisieren. Vielleicht mehr diversere Beiträge bekommen und vielleicht das auch vorher virtuell vorbereiten und vielleicht gibt es eine Vorbereitungsgruppe oder so. Also es war schon für die Leute, die es dann ganz praktisch auch gemacht haben, vorbereitet haben, also die Logistik jetzt im Haus und so, nicht unanstrengend und vielleicht kann man auch sowas noch ein bisschen besser. Also ich war ja zum Beispiel total nervös mit dem Essen, weil irgendwie gab es keinen richtigen Verantwortlichen und dann war ich dann irgendwie am ersten Tag und dann waren halt diese Massen von Blumenkohl auf einmal und ich wusste nicht so richtig, ob das was wird. Also sowas wäre, glaube ich, ganz gut, würde auch Uli entlasten. Ich glaube, das ist immer der Punkt, wo Uli dann vorher nur noch ein Nervenbündel ist und denkt immer, hoffentlich kommen alle unter, hoffentlich kriegen alle ein Bett, hoffentlich werden alle satt. Die größte Sorge. Und wenn das vorher gesichert wäre, wäre das einfach sehr schön. Aber das sind nur so logistische Sachen. Nee, das ist genau das Problem, über das wir diskutieren. Mhm. Ja. So ist es. Stimmt. Ja.